Erster, was die Sammlung für die Gläubigen betrifft, sollt ihr euch an die Regeln halten, die ich bereits für die Gemeinden in Galatien festgelegt habe. Zweiter, an jedem ersten Tag der Woche sollte jeder von euch etwas Geld beiseite legen, wobei die Menge von eurem persönlichen Einkommen abhängt. Dritter, wenn ich bei euch ankomme, werde ich die Männer, die ihr auswählt, mit Empfehlungsbriefen nach Jerusalem schicken, damit sie eure Gaben sicher überbringen. Viertens, falls es sinnvoll erscheint, dass ich selbst dorthin reise, können diese Männer mich gerne auf der Reise begleiten. Fünfter, ich werde zu euch kommen, nachdem ich durch Mazedonien gereist bin, da ich plane, dieses Gebiet zuerst zu durchqueren. Sechster, vielleicht werde ich eine Zeit lang bei euch bleiben oder sogar den Winter dort verbringen, damit ihr mich danach auf meiner weiteren Reise unterstützen könnt. Siebter, ich möchte euch diesmal nicht nur kurz auf der Durchreise sehen, sondern ich hoffe, länger bei euch zu bleiben, wenn der Herr es erlaubt. Achter, bis zum Pfingstfest werde ich jedoch in Ephesus bleiben, weil sich mir dort wichtige Möglichkeiten für meine Arbeit bieten. Neunter, obwohl es dort viele Gegner gibt, hat sich mir eine große Tür für ein erfolgreiches Wirken in dieser Stadt geöffnet. Zehnter, wenn Timotheus zu euch kommt, achtet bitte darauf, dass er sich bei euch sicher fühlt, da er genau wie ich die Arbeit des Herrn tut. Elfter, niemand soll ihn geringschätzig behandeln, sondern ihr sollt ihn in Frieden zu mir zurückkehren lassen, weil ich ihn zusammen mit den anderen Brüdern erwarte. Zwölfter, was unseren Bruder Apollos betrifft, so habe ich ihn oft gebeten, euch mit den anderen zu besuchen, aber er wollte jetzt noch nicht kommen. Dreizehnter, seid jederzeit wachsam und bleibt fest in eurem Glauben, damit ihr euch wie mutige und starke Menschen verhaltet. Vierzehnter, achtet konsequent darauf, dass alles, was ihr tut, in Liebe geschieht, damit die Gemeinschaft dadurch gestärkt wird. Fünfzehnter, ich bitte euch, liebe Brüder, an die Familie von Stephanas zu denken, die als erste in Achaia zum Glauben fand und sich dem Dienst an den Gläubigen widmet. Sechzehnter, ihr solltet solchen Menschen und allen, die hart an diesem gemeinsamen Werk mitarbeiten, mit Respekt begegnen und ihnen folgen. Siebzehnter, ich freue mich sehr, dass Stephanas, Fortunatus und Achaikus hier sind, weil sie mir das gegeben haben, was ihr mir aus der Ferne nicht geben konntet. Achtzehnter, sie haben sowohl meinen als auch euren Geist ermutigt, weshalb ihr solche vorbildlichen Männer besonders anerkennen solltet. Neunzehnter, die Gemeinden in der Provinz Asien lassen euch grüßen, und auch Aquila und Priska senden euch zusammen mit der Gemeinde in ihrem Haus herzliche Grüße. Zwanzigster, alle Brüder hier grüßen euch herzlich, und ihr sollt euch untereinander mit einem heiligen Kuss als Zeichen der Gemeinschaft begrüßen. 21. Diesen Gruß schreibe ich, Paulus, nun mit meiner eigenen Hand, um euch meine persönliche Verbundenheit zu zeigen. 22. Wenn jemand den Herrn nicht liebt, soll er unter dem Urteil Gottes stehen, unser Herr kommt bald zu uns. 23. Die Gnade des Herrn Jesus Christus soll mit euch sein und euch auf all euren Wegen begleiten. 24. Meine Liebe gilt euch allen, die ihr mit Christus Jesus verbunden seid, und ich wünsche euch seinen Frieden.